Lektion 4. Denken und Problemlösen. Einführung. Was ist Denken? Um diese Frage zu beantworten, hat der bekannte Fernsehjournalist Gerd Skobel ein über 500 Seiten starkes Buch geschrieben, in dem er zahlreiche Forschungsergebnisse aus Philosophie, Psychologie und Neurowissenschaften präsentiert, Skobel 2012. Das sind drei Humanwissenschaften, die das Denken intensiv erforschen, empirisch wie theoretisch. In der folgenden Einführung in wissenschaftliche Bestimmungen des Denkens geht es darum, das breite Feld menschlicher Denkmuster kurz zu umreißen. Die Einführung enthält Aspekte aus verschiedenen Humanwissenschaften. Viele Passagen verdanken Gestalt und Gehalt Skobels voluminösem Werk. In den danach folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Theorien, Experimente und Forschungsergebnisse der allgemeinen Psychologie zum Thema Denken und Problemlösen dargestellt. 4.1 Einführung in das Themengebiet Denken. Was ist Denken? Eine psychologische Antwort lautet, Denken ist das Ordnen des Tuns. Das ist eine einfache und pragmatische Definition. Sie stammt von dem Schweizer Psychologen Hans Ebli, von 1923 bis 1990. Er veröffentlichte sein gleichnamiges Buch, als er als Professor für Psychologie an der Universität Bern wirkte, Ebli 1981. Menschliches Denken fußt laut Ebli in alltäglichen Handlungen. Es entsteht aus ihnen und wirkt auf sie ein. Die wichtigste Funktion des Denkens im Alltag von Menschen ist das Ordnen und Regulieren des eigenen Tuns. Einerseits ist diese Steuerung individuell. Menschen steuern zum Beispiel ihre persönliche Fortbewegung, ihr Essverhalten, ihr Lernen. Andererseits weist diese Steuerung soziale Aspekte auf. Menschen interagieren und kommunizieren mit anderen Personen. Zur wechselseitigen Koordination ist oft Denken erforderlich. Ebli hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was die psychologischen Bestandteile des Denkens genau sind. Seine Antwort ist, Denkbewegungen bestehen im Bewusstsein von Menschen im Wesentlichen aus zwei Elementen, Worten und inneren Bildern. Sprache und visuelle Wahrnehmung hängen eng mit dem Denken zusammen. Indem Menschen handeln, stellen sie Beziehungen zwischen den von ihnen wahrgenommenen Objekten der Umwelt her. Im Bewusstsein formen sich begriffliche und visuelle Repräsentationen der Objekte. Ebli nennt als Beispiel einen Hobbygärtner, der vorher überlegt, wie er beim Pflanzen eines jungen Baumes verfahren soll. Indem der Gärtner den Baum ins Pflanzenloch hält und die Erde einschüttet, stellt er eine Beziehung zwischen den Wurzeln und dem umgebenden Erdreich her, gedanklich oder real. Denken ist Beziehungsstiftung zwischen Elementen, die anschaulich oder sprachlich repräsentiert sein können. Das Ergebnis kann seinerseits anschaulich oder sprachlich repräsentiert sein, Ebli 1988 S. 228 F. Sprache und Denken wirken bei Menschen zusammen bei der Handlungssteuerung und der Unterscheidung von Objekten in der Umwelt. Als geistige Werkzeuge haben sie für Menschen ähnliche Funktionen. In ihrem Buch Sprache und Denken bezeichnen die beiden Kognitionspsychologen Reinhard Beyer und Rebecca Gerlach Sprache und Denken als unzertrennliche Geschwister. Beyer, Gerlach 2018, S. 1. Wenn diese Aussage richtig ist, stellt sich die Frage, inwieweit Lebewesen, deren visuelles Wahrnehmungssystem ähnlich wie bei erwachsenen Menschen ist, die aber nicht über deren ausgereiftes Sprachsystem verfügen, denken können. Im Schnittfeld von allgemeiner Psychologie und Entwicklungspsychologie wurde seit über 100 Jahren das Denken von Menschenaffen, Kleinkindern und Heranwachsenden untersucht, um einfache von elaborierten Denkformen zu unterscheiden. Menschenaffen mangelt es gänzlich an der Sprache, Kleinkinder unter 4 Jahren sprechen rudimentär. Unter den zeitgenössischen Forschungen mit diesen beiden Gruppen stechen die Studien des US-amerikanischen Psychologen Michael Thomas Elo hervor. Er war von 1998 bis 2018 Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Mit seinem Forschungsteam untersuchte er in zahlreichen Experimenten das Spiel- und Kommunikationsverhalten von Menschenaffen und Kleinkindern. Der gemeinsame Ursprung von Sprache und Denken bei Menschen. Tomasellos Forschungsteam sieht viele Parallelen bei Wahrnehmungs- und Denkleistungen von Menschenaffen und Kleinkindern. Wenn es zum Beispiel darum geht, Werkzeuge gezielt einzusetzen oder die von Versuchsleitern versteckten Gegenstände zu finden, schneiden beide Gruppen ähnlich ab. Die Fähigkeiten zum Denken und Problemlösen im Alltag sind bei Kleinkindern und Menschenaffen auf dem gleichen Leistungsniveau. Unterschiedlich sind aber die psychologischen Aspekte der Kooperation im Alltag, wenn es um die Bewältigung gemeinsamer Aufgaben geht, wie zum Beispiel gemeinsame Nahrung beschaffen bei Menschenaffen oder Spielzeuge untereinander verteilen bei Kindern, Thomas Elo, Hermann 2010. Ein kleines Experiment soll den Unterschied verdeutlichen. Angenommen, Ein Erwachsener spielt nacheinander zuerst mit einem Schimpansen und danach mit einem Kleinkind. Das Spiel ist so gestaltet, dass beide Partner komplementäre Rollen einnehmen. Der Erwachsene reicht dem Schimpansen bzw. Kleinkind ein Tablet. Das Gegenüber soll einen Gegenstand, zum Beispiel eine Tasse, auf dem Tablet platzieren. Menschenaffen wie Kleinkindern gelingt das ähnlich problemlos. Ihre Handlungsformen unterscheiden sich nicht, wenn sie die Tasse positionieren. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Sozialverhalten im weiteren Verlauf des Spiels. Kleinkinder versuchen recht schnell, einen Rollentausch zu erzwingen. Sie wollen das Tablet halten, auch wenn dies misslingen mag, und der erwachsene Mensch soll den Gegenstand auf das Tablet legen. Anders bei Schimpansen, die sich auf diesen Rollentausch gar nicht oder nur unzulänglich einlassen. Es ist, als ob sie das, was sie tun, den Gegenstand auf das Tablet legen, gleichsam völlig unabhängig vom Menschen vollziehen, während Kleinkinder erwartungsvoll die Erwachsenen animieren, das Spiel herumzudrehen. Scoble 2012, S. 126. Tomasellos Deutung dieses und ähnlicher Experimente ist, dass Kleinkinder eine Art Vogelperspektive zu der Situation einnehmen und gleichsam sich selbst und das Gegenüber in einem langfristigen Horizont reziprok wahrnehmen. Dafür spricht, dass Kinder bei weitem mehr Zeit als Affen damit verbrachten, zwischen dem Gegenstand und dem Erwachsenen hin und her zu schauen, und ihre Blicke zum Gesicht der Erwachsenen waren im Durchschnitt fast doppelt so lang wie die der Affen. Zudem waren die Blicke der Kinder manchmal auch von einem Lächeln begleitet, während Menschenaffen nicht lächeln. Tomasello 2009, S. 193, zitiert. N. Scoble 2012, S. 126. Tomasello sieht als den zentralen Unterschied im Kooperationsverhalten von Kleinkindern und Menschenaffen die Einnahme dieser Vogelperspektive von den Akteuren in Kooperationssituationen. Häufig verwendet er in diesem Zusammenhang den Begriff der Joint Attention, gemeinsame intentionale Aufmerksamkeit. Sie sei die anthropologische Basis für die Entstehung der menschlichen Sprache vor vielen tausend Jahren gewesen. Zugleich fungiere sie bei Kleinkindern in der Interaktion mit Erwachsenen als Geburtshelfer beim Spracherwerb. Zudem wirke die gemeinsame intentionale Aufmerksamkeit egalisierend. Sie sorge für eine psychologische Gleichwertigkeit der Kooperation. Alle Beteiligten nehmen im Denken die Rollen der Kooperation ein. Sie verstehen, dass die instrumentellen Anforderungen der Rollen partnerunabhängig sind, was die Erledigung der Aufgabe angeht, so sind alle Personen gleichwertig. Tomasello 2016, S. 90. Tomasello listet in seinem Buch zur Genese moralischen Verhaltens etliche experimentelle Ergebnisse zur Stützung seiner These auf, dass sich Kleinkinder in sozialen Situationen gerechter, empathischer und vorausschauender verhalten als Menschenaffen, EBDS 121f. Letzteren fehle die Einnahme der Vogelperspektive. Futterbelohnungen, die Affen nach Experimenten vom Versuchsleiter erhalten, geben sie zum Beispiel nicht anderen Versuchstieren, während Kleinkinder Belohnungen untereinander gerecht teilen. Zu bedenken ist allerdings, dass Schimpansen sich in der Interaktion mit Menschen unter Umständen anders verhalten als unter Artgenossen. So zeigen Freilandbeobachtungen an Schimpansen in Afrika, die der ebenfalls am Max-Planck-Institut in Leipzig arbeitende französische Verhaltensforscher Christophe Bösch durchgeführt hat, dass Schimpansen nach Treibjagden ihre Beute untereinander aufteilen, wenn auch zumeist nicht gerecht bzw. gleichmäßig. Bösch 2002, S. 39f. Gesundes und pathologisches Denken. Die Untersuchungen der Forscher am Max-Planck-Institut in Leipzig unterstreichen die Bedeutung des gedanklichen Hineinversetzens in andere Personen beim gemeinsamen Handeln. Perspektivenübernahme ist ein wichtiger Faktor gelingenden Denkens. Kleinkinder zeigen ihn ohne ausgefeilte Sprache. Erwachsene tauschen sich in Gesprächen über ihre unterschiedlichen Perspektiven aus, um eine gemeinsame herzustellen. Der britische Mediziner Peter Hobson lehrt Psychiatrie am University College in London. Er hat intensiv das Verhalten von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung erforscht. Ihnen fehlt die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Sie spielen für sich und kommunizieren für sich. Typische Verhaltensauffälligkeiten sind die Ablehnung der Kontaktangebote von Erwachsenen und ein geringer emotionaler Ausdruck. Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung lächeln nicht, wenn sich Bezugspersonen ihnen zuwenden. Kara O'Farash, Ziegler 1998 S. 31. Hobson sieht autistische Symptome bei Kindern als Folgeerscheinungen des weitgehenden Unvermögens, sich auf die Ich-Du-Bezogenheit mit anderen Menschen einzulassen. Das Unvermögen zieht Schwierigkeiten in verschiedenen Aspekten nach sich, im Verstehen der subjektiven Ausrichtung und inneren Zustände von anderen Menschen und im Identifizieren damit, im Erkennen von Wesen und Form zwischenmenschlicher Austausch- und Kommunikationsvorgänge, im Wahrnehmen des Spektrums an Perspektiven, die jemand gegenüber einer gemeinsamen Realität annehmen kann, Hobson 2003, S. 177. Das Denken schizophrener Menschen. Gesundes Denken ist sozial, es berücksichtigt die potenziellen Motive und Perspektiven anderer. Gesundes Denken ist zudem in sich kohärent und folgerichtig. Schwere psychische Störungen, die zur Gruppe der Psychosen zählen, wie die verschiedenen Formen der Schizophrenie, gehen mit Denkstörungen einher, die der normalen Denklogik widersprechen. Das Denken schizophrener Patienten, soweit es von ihnen sprachlich mitgeteilt wird, wirkt auf Außenstehende bizarr, konfus und wirr. Die von Schizophrenen geäußerten Sätze entziehen sich dem Alltagsverständnis. Uwe Henrik Peters, ehemals Professor für Psychiatrie in Köln, fasst die verschiedenen Denkstörungen schizophrener Patienten unter der Hauptkategorie der Zerfahrenheit des Denkens zusammen, Peters 2017, S. 169. Das Denken verliert damit seine wichtigste Funktion im Alltag, nämlich das eigene Leben zu ordnen. Eigene Handlungen werden nicht als Einheit und als Teil der eigenen Person erlebt. Zerbrochen ist damit die Ich-Konsistenz, wie der Schweizer Psychiater Christian Schafetter von 1936 bis 2012 in seinem Lehrbuch über die Schizophrenie schreibt, Schafetter 1999 S. 81 F. Bei psychisch und neurologisch gesunden Erwachsenen gibt es eine Regulationsinstanz im Bewusstsein, die das Denken ordnet. Der portugiesische Hirnforscher Antonio Damasio spricht von der Lebenssteuerung des Selbst. Die vielfältigen und durchaus disparaten Erfahrungen, Emotionen und Gedanken im täglichen Leben werden von gesunden Personen durch das Denken in kohärente Muster integriert. Die Lebenssteuerung ist ein dynamischer Prozess, der auch als Homöostase bezeichnet wird, Damasio 2013, S. 37. Homöostase ist das Gleichgewicht des Austausches zwischen innen und außen in einem offenen biologischen System. Vielfalt des Denkens in Wissenschaft, Beruf und Alltag. Logik und Kohärenz sind zwei zentrale Merkmale des menschlichen Denkens. Das gilt im Alltag wie in den Wissenschaften. Die viel benutzte Metapher des Elfenbeinturmes der Wissenschaften konstruiert das falsche Bild der Distanz und Abgeschiedenheit der Philosophie und anderer Wissenschaften vom menschlichen Denken im Alltag. Scoble sieht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Alltagsdenken und wissenschaftlichem Denken. Das menschliche Denken hat eine einheitliche Gestalt, die sich in der beruflichen und privaten Lebenspraxis in verschiedenen Formen äußert, zum Beispiel als Denken in Formeln, Mathematiker, als Denken in Harmonien, Komponist, als Denken in Farben, Maler, oder als Denken in Wortketten, Mensch, der Kreuzworträtsel löst, Scoble 2012, S. 335. Menschen sind in unterschiedlichen Domänen tätig, weshalb es unterschiedliche Denkformen gibt. In verschiedenen Arbeitsbereichen und Disziplinen werden unterschiedliche Denkwerkzeuge von Menschen benötigt. Scoble benutzt die Metapher eines Werkzeugkastens für die Auswahl der Denkformen beim Handeln, EBD, S. 331. Er bezieht sich auf den Kognitionspsychologen Gerd Gigerenzer. Dieser spricht von einer adaptiven Toolbox, hierzu ausführlich Gigerenzer 2002. Jeder Mensch sucht darin nach den Werkzeugen für die anstehenden Aufgaben im privaten oder beruflichen Alltag. Die Hauptanforderung an Tools ist, dass sie zu den Aufgaben passen, also adaptiv sind. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass Anwender die für sie passenden Denkwerkzeuge kennen und richtig anwenden. Die formale Ausbildung in den meisten Berufen und in den Wissenschaften hat genau das zum Ziel. Es geht für Novizen um den Erwerb domainspezifischer passgenauer Denkwerkzeuge. Denken zwischen Wissenschaft und alltäglicher Lebenspraxis. Wissenschaftler benutzen für ihre Analysen die Denkwerkzeuge, die sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Es sind Methoden, die gegenüber dem Alltagsdenken stark verfeinert sind und wissenschaftlichen Regeln der Erkenntnisgewinnung gehorchen. Experimente und Befragungen führen in den Humanwissenschaften zu qualitativen und quantitativen Daten von Untersuchungspersonen. Diese Daten werden zum Ansatzpunkt für die Denkprozesse der die Daten auswertenden Wissenschaftler. Wissenschaftliche Analysen setzen an Denkresultaten anderer Menschen an, etwa an den von Untersuchungspersonen ausgefüllten Fragebögen oder an den von anderen Wissenschaftlern verfassten Forschungsberichten und Lehrtexten. Philosophen, vor allem, wenn sie sich mit Erkenntnistheorie beschäftigen, bewegen sich auf einer höheren Abstraktionsebene als Fachwissenschaftler. Scoble, 2012, S. 495, bezeichnet die Arbeit von Philosophen als Denken zweiter Ordnung. da sie nicht wie Fachwissenschaftler direkt Themen und Gegenstände der Welt erforschen, sondern das Denken bzw. die Denkresultate anderer Wissenschaftler. Philosophie sucht nach generellen Regeln schlussfolgernden Denkens, um wissenschaftliche Ergebnisse auf Wahrheit und Gültigkeit zu prüfen. Außerdem beschäftigt sich Philosophie mit Prämissen, Voraussetzungen, des Denkens, die als Basis für richtige Schlussfolgerungen im Denken fungieren. Verschiedene Richtungen der Philosophie, vor allem der amerikanische Pragmatismus und die deutsche bzw. französische Lebens- und Existenzphilosophie, machten das Erleben und Handeln von Menschen im Alltag zum Gegenstand philosophischer Analyse. Exemplarisch steht dafür die deutsch-US-amerikanische Philosophin Hannah Arendt, von 1906 bis 1975. In ihren Büchern und in ihrem öffentlichen Wirken trat sie vehement für die Einheit von Philosophie und Lebenspraxis ein. Nach Arendts Ansicht ergeben sich Impulse zum Nachdenken für die meisten Menschen aus besonderen Anlässen und Herausforderungen. Denken heißt praktisch, jedes Mal, wenn man in seinem Leben auf eine Schwierigkeit stößt, muss man neu überlegen. Arendt 1998 S. 176, zitiert. N. Scoble 2012, S. 233. Denken ist für Menschen ein wichtiges Mittel der Problemlösung. Die allgemeine Psychologie hat seit über 100 Jahren einen Schwerpunkt ihrer empirischen Forschungen diesem Thema gewidmet. Wie lösen Menschen erfolgreich Probleme im Lebensalltag? Welche Denkweisen und Denkrichtungen führen zum Ziel und welche nicht? Denkforschung in der allgemeinen Psychologie war und ist zu einem großen Teil Problemlöseforschung. 4.2 Psychologische Problemlöseforschung, klassische Studien in der allgemeinen Psychologie. In der allgemeinen Psychologie begann die Problemlöseforschung um 1900. Die allgemeinpsychologische Problemlöseforschung befasste sich seitdem vor allem mit philosophischen, mathematischen und technischen Problemen. Sie untersuchte Denkprozesse von Personen, denen entsprechende Aufgaben vorgelegt wurden. Die dominierende Methode der Datenerhebung war das laute Denken. Mit ihr arbeitete als erster der Psychologe Karl Duncker, von 1903 bis 1940. Er gehörte zur Berliner Schule der Gestaltpsychologie. Duncker gilt im Rückblick mit seiner 1935 publizierten Habilitationsschrift zur Psychologie des produktiven Denkens, Duncker 1974, als der große Anreger für viele ihm nachfolgende Forscher. Kategorien, die in aktuellen Lehrtexten zur Kennzeichnung von Problemen beschrieben werden, wie zum Beispiel Zielmittelanalyse, Heuristiken oder Problemraum, Schmidt, Funke 2013, S. 336 F. finden sich bereits explizit oder in Vorformen in Dunkers Texten. Forschungsarbeiten aus Philosophie und Technik zitieren ihn ebenfalls, Stemmann 2016, S. 19. Dunker gilt zudem als ein wichtiger Wegbereiter der künstlichen Intelligenz auf Computern, Simon 2007. Dynamisch-produktive Problemlösungen, Dunkers Studien. Die vermutlich erste wissenschaftliche Definition eines psychologischen Problems stammte von Dunker. Ein Problem entsteht, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll, Dunker 1974 S. 1. Heute wird in der Fachliteratur gerne die auf das menschliche Erleben bezogene Definition eines Problems des einflussreichen Kognitionspsychologen Dietrich Dörner zitiert. Ein Individuum steht einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem inneren oder äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen nicht für wünschenswert hält, aber im Moment nicht über die Mittel verfügt, um den unerwünschten Zustand in den wünschenswerten Zielzustand zu überführen, Dörner 1976 S. 10. Zwischen der aktuellen Situation und einem anvisierten Ziel besteht damit eine Diskrepanz. Andere Kognitionspsychologen sprechen von dem Erleben einer Barriere, Lühr, Spada 1998 S. 256 oder einer Lücke im anvisierten Handlungsplan einer Person, Funke 2003, S. 25. Konstitutiv für eine Problemlage bei Menschen sind damit drei Aspekte. Ein Ausgangszustand, der subjektiv als nicht akzeptabel empfunden wird, ein Zielzustand, der als wünschenswert angesehen wird und erreicht werden soll und ein oder mehrere Hindernisse, die der Transformation des Ausgangszustands in den Zielzustand im Wege stehen, Wallach 1998 S. 125. Dunkers Strahlenaufgabe. Dunker war mit Studien anderer deutscher Psychologen, die sich vor ihm mit dem Denken befasst hatten, vertraut. Dazu gehörten die Denkuntersuchungen von Bühler an akademischen Versuchspersonen, Bühler 1907, sowie die Experimente des Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler, von 1887 bis 1967 an Menschenaffen zum Werkzeugeinsatz, Köhler 1921. Einsicht von Akteuren in Problemzusammenhänge, also ein adäquates geistiges Abbild des Problems, sowie gedankliche Umstrukturierungen und Neubewertungen von Problemaspekten, hatten Bühler und Köhler als zentrale Determinanten erfolgreichen Problemlösens identifiziert, Knoblich, Oerlinger 2006, S3F. Neu waren bei Duncker die Methode des lauten Denkens sowie der Ansatz, mit Menschen in alltagsnahen, gleichwohl herausfordernden Situationen zu arbeiten. Unter seinen zahlreichen Experimenten wurde die Strahlenaufgabe am bekanntesten. Bei ihr war die von der Medizin 1910 zur Behandlung von Krebs im Bauch- und Brustbereich erfundene Bestrahlungsmethode von den Untersuchungspersonen, allesamt medizinische Laien, nachzuerfinden. Duncker führte seine Studien in den 1920er Jahren durch, als der Bekanntheitsgrad dieser Behandlungsmethode in der Bevölkerung noch gering war. Die Instruktion für die Versuchspersonen war wie folgt. Es sei gesucht ein Verfahren, um einen Menschen von einer inoperablen Magengeschwulst zu befreien mit Hilfe von Strahlen, die bei genügender Intensität organisches Gewebe zerstören, unter Vermeidung der Mitzerstörung der umliegenden gesunden Körperpartien. Duncker 1974 S1. Zum Teil erhielten die Untersuchungspersonen zur Veranschaulichung des Problems die folgende Skizze. Für Lösungen kann in problemhaltigen Situationen immer auf allgemein bekannte Grundprinzipien zurückgegriffen werden, die Duncker als Funktionalwerte bezeichnete. Die Strahlenaufgabe hat drei Funktionalwerte: den Kontakt zwischen Strahlen und gesundem Gewebe vermeiden, das gesunde Gewebe, durch das die Strahlen gelenkt werden, durch geeignete Maßnahmen unempfindlich machen, auf dem Weg durch das gesunde Gewebe die Strahlen abschwächen und im Zentrum des Tumors verstärken, konzentrieren oder bündeln, zum Beispiel durch physikalische Linsen. Letzteres ist die bis heute gängige Methode in der Radiologie zur nichtoperativen Krebsbehandlung und zur Nachbehandlung nach einer Operation. Sinnvolle Lösungsprinzipien enthalten auch die ersten beiden Funktionalwerte, denn das Problem wird damit richtig erkannt und es werden Lösungsansätze gefunden. Im Sinne Dunkers sind die beiden ersten Lösungsprinzipien produktiv, auch wenn sie unter Umständen technisch nicht machbar oder zu aufwendig bzw. zu teuer sind. Duncker führte Experimente zu diversen Problemkonstellationen durch, auch zu einfachen praktischen Problemen im Alltag, zum Beispiel einen Nagel in Holz einschlagen, ohne dass es zersplittert. Bei der Analyse der Protokolle lauten Denkens seiner Versuchspersonen entdeckte er, dass die Versuchspersonen in einem inneren Dialog sich selbst Fragen stellten und vorläufige Lösungsvorschläge entwarfen, diese gedanklich ausprobierten und deren Pro und Contra als inneres Zwiegespräch abwogen. Für die Strahlenaufgabe sieht eine vollständige Liste aller Lösungsideen der untersuchten Personen wie folgt aus. Strahlen durch die Speiseröhre schicken, die gesunden Gewebe durch chemische Einspritzung unempfindlich machen. Freilegen des Tumors durch Operation. Strahlen erst dann einschalten, wenn der Tumor erreicht ist. Etwas Strahlendurchlässiges zu sich nehmen als Medikament zum Schutz der gesunden Magenwände. Den Ort des Tumors verändern durch mechanischen Druck auf den Bauch. Eine Kanüle einsetzen, unterwegs die Strahlen neutralisieren. Den Tumor durch medizinisches Gerät nach außen bewegen, die Intensität der Strahlen auf dem Weg zum Tumor reduzieren, Abhärtung des gesunden Gewebes durch vorherige schwache Bestrahlung, die Strahlen auf dem Weg ablenken oder zerstreuen, Strahlenbündel durch eine Linse schicken, sodass es unterwegs diffundiert und sich im Tumor trifft. Wollmersch 1992 S. 119. Diese Lösungsvorschläge sind vorläufige, ungeprüfte Antworten auf innere Fragen. Die von Duncker untersuchten Personen fragten sich mit Bezug auf die Aufgabenstellung, was das Ziel der Problemlösung ist, zum Beispiel, wo will ich hin? Außerdem stellten sie sich Fragen mit Bezug auf die Ausgangssituation, zum Beispiel, worum geht es hier eigentlich? Ein dritter Aspekt innerer Fragestellungen ist die Diskrepanz zwischen der präsentierten Ausgangslage und dem anvisierten Ziel, zum Beispiel, was steht mir im Weg? Duncker nannte die drei Frageformen Heuristiken der Situations-, Ziel- und Konfliktanalyse. So ergibt sich mit den drei Funktionalwerten, FW, den 12 Lösungsvorschlägen, LV, und den drei heuristischen Fragerichtungen das folgende Schema produktiver, zielorientierter psychologischer Problemlösungen. HIM steht für heuristische Methoden des Sich-Fragens. Dunkers Studien zeigen, dass Menschen eigene Ideen entwickeln, prüfen und annehmen oder verwerfen, um Probleme erfolgreich zu bewältigen. Produktive Lösungen basieren auf einem ausreichenden Vorwissen, das zu der Situation passt, und sie erfordern ein gewisses Maß an Kreativität. Duncker war der Meinung, dass diese nicht erzwungen werden kann, weder von außen, Lehrer, Berater, Therapeut, noch von der Person selbst, Duncker 1974 S. 35. Dennoch kann jeder Mensch Heuristiken entwickeln, um Probleme zu lösen. Nach Duncker gehört zu jeder Problemlösung die Antizipation möglicher Ziele. Das beinhaltet das Nachdenken über die Folgen der Lösungsideen, wenn diese praktisch umgesetzt werden. Passende Lösungen sind konkret auf das in Rede stehende Problem bezogen. Lösungsfindung und Lösungsausführung bedeuten ein gedankliches und handelndes Sich-Hinbewegen in Richtung Ziel. Problemlösen ist kein Vermeidungsverhalten, kein Ignorieren und kein Abwarten in der Hoffnung, das Problem werde sich vielleicht von selbst erledigen. Die Kluft zwischen Ausgangspunkt und Ziel wird durch geistige Anstrengungen und praktisches Handeln überwunden. Produktives Denken im Sinne Dunkers umreißt die Zukunft. Es ist nicht rückwärts gerichtet. Es kreist nicht permanent um das Gegebene, sondern nimmt dieses als Anregung zum Weiterdenken. Heutige Beurteilungen der Lösungen der Strahlenaufgabe Dunkers basieren auf dem Wissen um die richtige Methode der Strahlentherapie. Die Strahlenaufgabe erfordert eine relativ einfache, genau definierte Lösung. Ihr Such- oder Problemraum, in dem sich die das Problem angehende Person geistig bewegt, ist relativ eng. Dunkers Strahlenaufgabe unterscheidet sich damit von komplexen Problemen mit großen Suchräumen und vielen zu bedenkenden Wirkfaktoren. Komplexes Problemlösen, der Forschungsansatz von Dietrich Dörner. Der Bamberger Psychologieprofessor Dietrich Dörner entwickelte mit seinem Forschungsteam in den 1970er Jahren einen neuen Ansatz, um menschliches Problemlösen zu analysieren. Er konstruierte auf Computern Simulationen von komplexen Systemen, UA, städtische Gemeinden und Unternehmen, und untersuchte die Problemlösekompetenzen von Menschen, die in der Simulation als Entscheider wirken. Das war neu, innovativ und bahnbrechend für weitere Forschungen. Dörners Untersuchungsidee fiel jedoch nicht vom Himmel. Es war keine göttliche Eingebung, sondern eingebettet in den damaligen wissenschaftlichen und politischen Zeitgeist. Der Weg nach Lohhausen. Lohhausen heißt Dörners bekanntestes Simulationsprogramm. Es wurde als Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1975 bis 1978 unter dem Titel Systemdenken gefördert. Der Forschungsbericht erschien erst 1983 und war fast 500 Seiten stark, Dörner, Big 1983. Im Rückblick werden 5 Entwicklungslinien sichtbar, die Inspirationsquellen für die Lohhausen-Studie waren: die kognitive Wende in der Psychologie, das Aufkommen der Umweltschutzbewegung, Umweltpsychologie als neues Forschungsgebiet, die wachsende Bedeutung der Systemtheorie als Paradigma sowie die Anfänge der künstlichen Intelligenz als Forschungsprogramm. Der amerikanische Psychologe Ulrich Neisser, von 1928 bis 2004, veröffentlichte 1967 sein Buch Kognitive Psychologie. Neisser 1974. Es läutete in der Psychologie die Abkehr vom Behaviorismus ein. Modelle der Informationsverarbeitung wurden in der kognitiven Psychologie forschungsleitend. Das Aufkommen der Umweltschutzbewegung beförderten die Forschungsergebnisse des Club of Rome. Dieses Projektteam von Wissenschaftlern veröffentlichte seine Studie über die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft unter dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«, Meadows et al. 1972. Die Wissenschaftler entwarfen ein düsteres Zukunftsszenario globaler Überbevölkerung, Umweltzerstörung und Ressourcenverknappung. Viele Wissenschaften wandten sich in der Folgezeit Umweltschutzthemen zu. In der Psychologie entstand als Forschungsrichtung die ökologische Psychologie, hierzu ausführlich Miller 1986. Die Umwelt bzw. die Erde ist ein komplexes System. Wie komplexe Ökosysteme beschaffen sind, sich regulieren und entwickeln, das ist das Thema der Systemtheorie in Biologie und Ökologie. In der Psychologie setzten sich in den 1980er Jahren systemtheoretische Konzepte sowohl in der Umweltpsychologie, Miller 1986 S. 37 F., als auch in der klinischen und pädagogischen Psychologie mehr und mehr durch, Willi 1999. Komplexe Systeme auf Computern zu programmieren, wurde mit den Fortschritten in der damals neuen Disziplin, künstliche Intelligenz, möglich. Expertensysteme wurden in der Folge als wissensbasierte Programme entwickelt, die Menschen bei der Lösung komplexer Probleme helfen sollten. Struktur der Computersimulation Lohhausen und dessen Forschungsfragen. Dörner entwickelte mit seinen Mitarbeitern verschiedene Programme zur Computersimulation komplexer Systeme. Die Gestaltungsprinzipien der Simulationen und die Abläufe der Experimente mit den Untersuchungspersonen sind in allen Simulationen ähnlich. Programmiert wird ein komplexes System mit vielen interdependenten Variablen. Diese werden durch Eingaben, die die Untersuchungspersonen selbst vornehmen oder einem Versuchsleiter übermitteln, verändert. Darauf reagiert das System als Ganzes, D, H. Etliche Variablen verändern sich. Es kommt zu durchgreifenden Systemeffekten, zum Beispiel starkes Bevölkerungswachstum als Output des Programms. Die Untersuchungspersonen sehen gleichsam nur die Oberfläche des Programms. Das entspricht den Kenntnissen der meisten Menschen bei Problemlösungen in ihrer persönlichen Umwelt. Computersimulationen, die Alltagswelten von Menschen simulieren, werden in der Fachliteratur auch als Mikrowelten bezeichnet. Funke 2003, S. 139. Von Dörners Szenarien wurden am häufigsten die Schneiderwerkstatt, das Programm Moro und die Stadt Lohhausen zitiert. Die Schneiderwerkstatt ist ein produzierendes Unternehmen, hierzu ausführlich Putz Osterloh 1987. Moro war ein Entwicklungshilfeszenario. Es hatte das Programm Tannerland als Vorläufer, Funke 2003, S. 150f. Lohhausen ist das bekannteste Szenario. Die Untersuchungspersonen wurden als Bürgermeister der Stadt Lohhausen eingesetzt. Mit ihren in das Programm eingegebenen Maßnahmen sollten sie Lohhausen zu einem prosperierenden Ort machen. Gemäß der Darstellung in Dörner, 1981, hat die Stadt etwa 3500 Einwohner und lebt hauptsächlich von der stadteigenen Uhrenfabrik. Neben der Stadtverwaltung gibt es Arztpraxen, Einzelhandelsgeschäfte, eine Bank, Schulen, Kindergärten und so weiter. Im Computermodell wurden nicht nur die ökonomischen Beziehungen abgebildet, sondern auch soziale, demografische und psychologische Variablen, zum Beispiel Zufriedenheit der Einwohner. Versuchspersonen konnten in vielfältiger Weise in das System eingreifen. Sie konnten die Produktions- und Absatzpolitik der städtischen Fabrik beeinflussen, sie konnten Steuersätze ändern, Arbeitsplätze für Lehrer und Erzieherinnen schaffen, Arztpraxen einrichten und verpachten, Wohnungsbau betreiben, für Freizeiteinrichtungen sorgen und so weiter. Funke 2003, S. 148. Die in der folgenden Abbildung skizzierte Grobstruktur der Zusammenhänge und Eingriffsmöglichkeiten stellt mit 40 Variablen eine Vereinfachung dar. Bei einigen Experimenten lag die Variablenzahl bei 2000. Fettmarkierte Kästen repräsentieren die Eingriffsmöglichkeiten der Versuchspersonen. Gestrichelte Linien zeigen negative Wirkungen von einer auf eine andere Variable. Dörner sammelte im Lohhausen-Experiment zu drei Bereichen quantitative und qualitative Daten, Dörner Big 1983 S. 105f. Analyse des quantitativen Verlaufs der Systemvariablen über einen längeren Zeitraum. Systemvariablen waren zum Beispiel allgemeine Zufriedenheit der Bevölkerung, Kapital der Stadt, Kapital und Gewinn der Uhrenfabrik, Kapital der Bank, Lebensstandard verschiedener Bevölkerungsgruppen. Protokolle lauten Denkens der Versuchspersonen, während diese sich mit dem Computerszenario beschäftigten. Protokolle der Versuchsleiter über die Fragen der Versuchspersonen zur Informationsbeschaffung zum Stand der Systemvariablen sowie die von den Versuchspersonen eingeleiteten Maßnahmen. Der Originalbericht, Dörner Big 1983, enthält eine Fülle quantitativer und qualitativer Ergebnisse. Diese hat Dörner allgemein verständlich in seinem populärwissenschaftlichen Buch, Die Logik des Misslingens, aufbereitet, das 1989 erschien, Dörner 2016. Zentrale Ergebnisse der Lohhausen-Studie. Dörner bemerkte, dass viele Untersuchungspersonen bei der Steuerung komplexer Systeme scheiterten. Deshalb gab er seinem Buch den Titel, Die Logik des Misslingens. Trotz guten Willens der Versuchspersonen brach Lohhausen als System unter ihrer Leitung zusammen. Ihre Eingaben verschärften die Probleme, statt sie zu lösen. Uhrenfabrik und Bank gingen in den Konkurs, die Bewohner von Lohhausen verarmten und wurden obdachlos. Dörner identifizierte vier negative psychologische Phänomene: Notfallreaktion des intellektuellen Systems, unzureichende Zielperspektive, falsche Informationsbeschaffung und falsche Einschätzung zeitlicher Verläufe. Funke 2003, S. 151f. Notfallreaktion des intellektuellen Systems. Viele Versuchspersonen zeigen Stresssymptome, sobald sie negative Systemrückmeldungen erhalten, was sich ungünstig auf ihre weiteren Entscheidungen auswirkt. Die Personen neigen zu drei Tendenzen: zur Senkung des intellektuellen Niveaus, zum überstürzten Handeln und zur Degeneration der Hypothesenbildung. Dörner versteht unter Senkung des intellektuellen Niveaus eine verminderte Selbstreflexion. Die Tendenz zum überstürzten Handeln führt zu einem Verzicht auf weiteres Nachdenken und zu höherer Risikobereitschaft ohne Folgenabschätzung. Die Versuchspersonen entwickeln und überprüfen immer weniger Hypothesen zum Gesamtzustand des Systems. Unzureichende Zielperspektive. Das oberste Ziel ist es, die gesamte Stadt Lohhausen und das Leben der Bewohner zu verbessern. Vielen Versuchspersonen gelingt keine weitere Konkretisierung bzw. Operationalisierung dieses Oberziels. Konkretere Ziele sind jedoch notwendig, um im Handeln Prioritäten zu setzen. Nicht alles kann zugleich verbessert werden, da viele Faktoren des Systems im Widerspruch zueinander stehen. Dörner spricht von einem Reparaturdienstverhalten der Versuchspersonen. Sie befassen sich nur mit offensichtlichen Schwachstellen ohne langfristige Zukunftsperspektive. Falsche Informationsbeschaffung. Versuchspersonen müssen permanent Informationen einholen, um den augenblicklichen Zustand des Systems Lohausen einzuschätzen und die Wirkungen ihrer Eingriffe zu bewerten. Dabei ist weder ein zu wenig noch ein zu viel günstig. Viele Versuchspersonen tendieren aber zu einem dieser Extreme. Sie kämpfen entweder mit Informationsüberflutung oder haben zu wenig Wissen für gute Entscheidungen. Falsche Einschätzung zeitlicher Verläufe. Die meisten Versuchspersonen denken in einfachen linearen Zeitverläufen und handeln dementsprechend. Sie nehmen zum Beispiel an, je mehr Umsatz ein Unternehmen macht, desto besser. Sie erkennen nicht, dass durch immerwährendes Wachstum eines Faktors andere womöglich behindert werden. Zum Beispiel kommen bei starken Umsatzsteigerungen eines Unternehmens unter Umständen deren Lieferanten nicht nach. In der Folge kippt eine positive Entwicklung ins Negative, der Umsatz geht zurück. Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wodurch sich gute Problemlöser auszeichnen, deren Eingriffe in ein komplexes System bei diesem nachhaltig zu positiven Wirkungen führen. Die folgende Liste gibt Anhaltspunkte, Müller 2001-2016, sie treffen immer mehr Entscheidungen im weiteren Verlauf des Lohausen-Experiments, da sie Rückwirkungen aus früheren Eingriffen berücksichtigen. Sie definieren mehrere konkrete Ziele für einen Problemaspekt. Zum Beispiel entwickeln sie für das Problem Arbeitslosigkeit der Bewohner die Ziele Abbau der Arbeitslosigkeit, mehr Geld für Arbeitslose und neue Aufgabenbereiche für Arbeitslose. Sie kümmern sich stärker und früher um die Sicherung der ökonomischen Basis als um weniger wichtige Aspekte des Systems, wie zum Beispiel das Freizeitverhalten der Bewohner. Ihre Entscheidungen sind konsistent, d.h. Sie treffen im zeitlichen Verlauf für jeden Aspekt Entscheidungen, die in die gleiche Richtung gehen. Sie überprüfen ihre Hypothesen durch Nachfragen und fragen häufiger nach Ursachen als schlechte Problemlöser. Sie haben bessere Gedächtnisleistungen. Sie erinnern sich daran, wie sie zuvor entschieden haben. Sie gehen systematisch und planmäßig nach einem langfristigen Konzept vor. Sie zeigen Selbstreflexion. Sie suchen im Rückblick auf Schwierigkeiten und Misserfolge nach Verbesserungsmöglichkeiten. Zusammenhänge zwischen den Studien von Dörner und Dunker. Die Experimente von Dörner, Lohausen und Dunker, Strahlenaufgabe, scheinen auf den ersten Blick wenig gemeinsam zu haben. Doch die Ergebnisse Dunkers und Dörners sind in Bezug auf gelingende Problemlösungen eng miteinander verknüpft. Grundsätzliche Problemlösestrategien, die Dunker beschrieb, Zielmittelanalyse, Soll-Ist-Vergleich, inneres Fragen zur Selbstreflexion und Lösungsfindung, müssen auch bei komplexen Problemen eingesetzt werden. Sie sind aber nur eine notwendige Bedingung für den Erfolg, keine hinreichende. Hinzu kommen bei Dörner folgende Aspekte bei Problemstellungen mit vielen Variablen und Eingriffsmöglichkeiten. Unter Druck weiterhin die Ruhe zu bewahren, in komplexen Zusammenhängen zu denken und Entscheidungsfreude zu zeigen. Problemlöser sollten dabei einer gut durchdachten langfristigen Systematik als Strategie folgen. Diese sollte im Denken dauerhaft präsent sein und zu den selbstgesetzten Zielen passen. 4.3 Typologien der Unterscheidung von Problemen. Typologien fassen Problemarten zu Gruppen zusammen und unterscheiden diese von anderen Gruppen. Sie sind ein Klassifikationssystem. In der Fachliteratur ist auch von Taxonomien die Rede, Funke 2006, S. 380. Solche Klassifikationssysteme werden für die Forschung benötigt, um Wissenschaftlern zu helfen, ihre Untersuchungsziele einzuordnen und die passenden Methoden zu finden. Sie sind aber auch für Praktiker und Laien nützlich. Typologien von Problemen verdeutlichen, welche Lösungsstrategien bei bestimmten Problemkonstellationen notwendig sind und welche womöglich nicht zum Ziel führen. Einfache versus komplexe Probleme. Mit Blick auf die Studien von Dunker und Dörner lassen sich einfache von komplexen Problemen unterscheiden. Einfache Probleme zeichnen sich durch eine eindeutige Diskrepanz zwischen Ausgangspunkt und Ziel sowie durch eine überschaubare Zahl von zu verändernden Variablen aus. Zudem lassen sich einfache Probleme schnell bearbeiten. Bei Dunkers Strahlenaufgabe genügten oft 10 Minuten, Funke 2019, S. 164. Komplexe Probleme erfordern einen deutlich größeren Zeitaufwand. Die Hauptkriterien der Unterscheidung komplex versus einfach sind jedoch inhaltlicher Art. Komplexe Probleme weisen 5 besondere Merkmale auf: Komplexität, Vernetztheit, Eigendynamik, Intransparenz und Polytelie. Die Bestimmung der 5 Merkmale komplexer Probleme stammt von Dörner, 1980. Zusammenfassungen finden sich in Publikationen von Funke, 2019, S. 167f, 2006, S. 379f. 5 Merkmale komplexer Probleme. Komplexität ist gleichbedeutend mit einer großen Variablenzahl und vielen Handlungsoptionen. Menschen, die das Problem angehen, können nicht alle Variablen zugleich beachten. Komplexitätsreduktion wird für Bearbeiter zur zentralen Aufgabe. Das geschieht zum Beispiel durch Priorisierung von Zielen. Vernetztheit meint die wechselseitigen Zusammenhänge der Variablen. Die Veränderung einer Variablen führt zu Veränderungen bei mehreren anderen, sowohl als gewünschte Wirkung wie als unbeabsichtigte Nebenwirkung. Eigendynamik ist die Tendenz komplexer Systeme, sich selbst zu verändern, oft unabhängig von menschlichen Eingriffen. Komplexe Systeme sind zudem von sich stetig ändernden Umgebungen abhängig. An diese müssen sich Systeme anpassen. Zum Beispiel kann sich für ein Unternehmen der Absatzmarkt ändern. Innere Veränderungen von komplexen Systemen sind für Menschen oft intransparent. Sie finden unter der Oberfläche statt und mit zeitlicher Verzögerung. Polytelie ist das 5. Merkmal komplexer Probleme. Viele Ziele, die sich unter Umständen zum Teil widersprechen, sind in der Problemlösung anzugehen. Bei Reformen des Gesundheitssystems stehen zum Beispiel die Ziele Kostensenkung und Krankenversorgung zueinander in Widerspruch. Das realisierte Ziel der Einsparung kann durch höhere Kostenbeteiligungen der Patienten erreicht werden. Das sollte aber nicht dazu führen, dass wegen steigender Eigenbeteiligungen ärmere Menschen nicht mehr zum Arzt gehen oder auf Medikamente verzichten. Sequentielle versus nicht sequentielle Probleme. Besteht die Problembearbeitung in der systematischen Abfolge, Sequenz, von Gedankenschritten als ein von außen beschreibbarer Weg hin zum Ziel, handelt es sich um ein sequentielles Problem. Ein bekanntes Beispiel ist die Aufgabe, die Türme von Hanoi. Das ist eine mathematische Knobelaufgabe, die vermutlich von dem französischen Mathematiker Édouard Lucas von 1842 bis 1891 erfunden wurde. Er dachte sich dazu die Geschichte aus, dass indische Mönche in einem Tempel einen Turm aus goldenen Scheiben versetzen müssten. Beispiel: die Türme von Hanoi. Das Spiel besteht aus 3 Stäben, auf die mehrere unterschiedlich große Scheiben gelegt werden. Zu Beginn liegen alle Scheiben auf einem Stab der Größe nach geordnet, mit der größten Scheibe unten und der kleinsten oben. Die anderen beiden Stäbe sind leer. Ziel des Spiels ist es, den kompletten Scheibenstapel in der gleichen Größenordnung auf eine zweite Scheibe zu bringen. Die dritte Scheibe wird als Zwischenablage genutzt. Zu jedem Zeitpunkt des Spieles sind damit die Stapel auf den 3 Scheiben der Größe nachgeordnet. Es handelt sich um sequentielles Problem, da es genau definierte Abfolgen von Schritten zum Ziel, Stellungen der Scheiben auf den 3 Stäben, gibt. Zudem lässt sich für jeden Schritt angeben, wie weit dieser von Ausgangspunkt und Ziel entfernt ist. Das zeigt die folgende Abbildung aller Schritte bei der Aufgabenstellung mit 3 Scheiben. Es lässt sich eine mathematische Formel angeben, die das Problem in Abhängigkeit von der Zahl der Variablen, 2, 3, 4 oder mehr Scheiben, skaliert. Im optimalen Fall wandert ein Problemlöser an der Außenkante des Lösungsstammbaums entlang und benötigt dafür 2n1-Züge, wobei n die Anzahl der Scheiben ist, im 3-Scheiben-Fall also 2 bis 1 ist gleich 7 Züge, im 4-Scheiben-Fall schon 2 bis 1 ist gleich 15, im 10-Scheiben-Fall 210-1 ist gleich 1023 ununterbrochen korrekte Züge. Bei der Hanoi-Turmaufgabe stehen das anvisierte Ziel und die Zwischenschritte eindeutig fest. Das Verhalten der das Problem bearbeitenden Person kann aufgezeichnet und Schritt für Schritt rekapituliert werden. Die Wege der Lösungsfindung sind leicht zu dokumentieren, etwa durch Aufzeichnung per Video bei händischer Lösung oder durch Vorgabe auf Computern. Durch die Begrenztheit der Variablen, das einzig Veränderliche ist die Scheibenzahl, ist es ein einfaches sequentielles Problem. Ein komplexes sequentielles Problem ist das Schachspiel. Beim Schach gibt es unendlich viele Zwischenstellungen. Diese bauen aber aufeinander auf. Schachspieler bewegen sich in einem durch Regeln definierten offenen Problemraum. Offener versus geschlossener Problemraum. Beim Schachspiel ist, ähnlich wie bei den Türmen von Hanoi, die Startaufstellung mit den zu verändernden Variablen genau definiert. Im Unterschied dazu sind jedoch sehr viele Veränderungen der Startaufstellung möglich, je nachdem, welche Figur zuerst gezogen wird. Aus jeder weiteren Stellung ergeben sich viele weitere Möglichkeiten. Der Problemraum fächert sich immer weiter auf. Es ist kein geschlossener Problemraum wie bei den Türmen von Hanoi, sondern ein dynamischer, offener Problemraum. Schaub 1997 S. 377f. Der Problemraum wird mit Spielbeginn rasch sehr groß. Die spielende Person muss sich möglichst viele zukünftige Stellungen für ihren jeweils folgenden Zug vergegenwärtigen. Alle möglichen Konstellationen vorauszusehen ist jedoch unmöglich. Der Problemraum wird in der Fachliteratur auch als Suchraum bezeichnet, Krampen 2019, S. 466. Es ist der Bereich, in dem eine Person nach Lösungen für das in Rede stehende Problem in Gedanken sucht. Dieser Suchraum kann von der das Problem bearbeitenden Person erweitert werden. Beim Schachspiel sollte die spielende Person für ihren Erfolg zum Beispiel ihren Suchraum um die Perspektive des Gegenübers erweitern, D. H., um mögliche Züge des Gegenspielers bzw. des Schachcomputers. Psychologisch versus nicht psychologisch. Psychologen werden dafür ausgebildet, anderen Menschen bei Problemlösungen zu helfen. Die allgemeine Psychologie ist diejenige Teildisziplin, welche die elaboriertesten Forschungen und Konzepte zur menschlichen Problemlösung entwickelt hat. Überraschenderweise gibt es in Forschungen und in den Publikationen wenig Berührungspunkte zwischen Problemlöseforschung in der allgemeinen Psychologie einerseits und Problemberatungsforschung in der klinischen und pädagogischen Psychologie andererseits. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Promotion des Hamburger Psychotherapeuten Dr. Thomas Burkhardt. Seine Dissertation widmet sich der Anwendung von Ergebnissen und Konzepten der Problemlöseforschung in der allgemeinen Psychologie in der Beratungspraxis, Burkhardt 1995. Die von der allgemeinen Psychologie gegebenen Problemdefinitionen und gefundenen Lösungsstrategien gelten auch für menschliches Erleben und Verhalten im Alltag. Menschen, die bei Psychologen um Hilfe nachsuchen, wollen Probleme lösen, indem sie Barrieren überwinden und Ziele erreichen. Die allgemeine Psychologie hat vor allem die Lösung von wissenschaftlichen, technischen und mathematischen Problemen untersucht. Das sind keine psychologischen Probleme im engeren Sinn. Psychologische Probleme sind innerpsychische und zwischenmenschliche Probleme. Sie entstehen durch Diskrepanzen in den Werten und Einstellungen von Menschen, die privat und beruflich miteinander zu tun haben. Problemkonstellationen zeigen sich zu Beginn entweder als diffuses Unbehagen oder als heftige negative Zustände, Angst, Depression, bei den Betroffenen. Diese gilt es zu bewältigen. Die Forschungen zur Bewältigung von psychischen Krisen in der pädagogischen und klinischen Psychologie weisen konzeptionell, in den Theorien und Konstrukten, deutliche Parallelen zur Problemlöseforschung in der allgemeinen Psychologie auf. Nur die Themen sind andere, hierzu ausführlich Steudel pro Weber 1988. 4.4 Untersuchungsmethoden von Denken und Problemlösen. Forschungsmethoden im Bereich Denken und Problemlösen sind grob nach qualitativen und quantitativen Ansätzen zu unterscheiden. Qualitative Daten sind verbale Daten, zum Beispiel Aussagen oder schriftliche Aufzeichnungen von Untersuchungspersonen über ihre Denkprozesse. Quantitative Daten sind Messwerte oder Zahlen über Denkprozesse, zum Beispiel die Anzahl der Untersuchungspersonen, die eine Denkaufgabe richtig gelöst haben. Das Verhältnis von qualitativen und quantitativen Methoden. In ihrem einzigen gemeinsamen Aufsatz sprechen sich Dörner und Funke, 2017, die beiden führenden Köpfe der deutschen Problemlöseforschung, für den gleichberechtigten Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden in der Denk- und Problemlöseforschung aus. Introspektion, lautes Denken und die Methode der kritischen Ereignisse, Critical Incident Technique, werden von ihnen als geeignete qualitative Verfahren benannt, EBDS 5. Unterschiedliche Denkmöglichkeiten, die Menschen bei der Bewältigung komplexer Probleme zeigen, können besser mit qualitativen als mit quantitativen Methoden erfasst werden. Dörner und Funke sprechen mit Bezug auf den österreichischen Schriftsteller Robert Musil von 1880 bis 1942 vom Möglichkeitssinn und von Wirklichkeitsfantasien, EBD, S. 7. Das zunächst undenkbar und unrealistisch erscheinende allen Widerständen zum Trotz in Angriff zu nehmen, das zeichnet oft das Lösen komplexer Probleme aus. Innere Bilder und Zukunftsfantasien spielen dabei eine Rolle. Funke hat mehrere Synopsen zu Methoden der Denk- und Problemlöseforschung in der allgemeinen Psychologie verfasst. Die folgende Liste verschiedener Methoden verdankt ihre Inhalte zwei Übersichtsarbeiten von ihm, Funke 2001, Funke, Sperring 2006. In diesem Studienbrief richtet sich der Fokus auf die Datenerhebung. Die Auswertung wird nicht dargestellt. Qualitative Daten werden in der kognitiven Psychologie mit den üblichen Methoden der Text- und Inhaltsanalyse ausgewertet, quantitative mittels statistischer Analysen. Qualitative Methoden. Zu den qualitativen Methoden in der Denk- und Problemlöseforschung gehören in erster Linie die Introspektion, das laute Denken und die Einzelfallrekonstruktion. Introspektion. Als eigenständiges Datenerhebungsverfahren geht die Introspektion in der allgemeinen Psychologie auf die Würzburger Schule zurück. Sie erforschte das Denken von akademischen Versuchspersonen in den Jahren 1900 bis 1910. In der psychophysischen Forschung des 19. Jahrhunderts wurde die Introspektion bereits von verschiedenen Philosophen und Psychologen begleitend eingesetzt, wird 2010, S. 491. Innerhalb der Würzburger Schule entwickelte Bühler, der spätere Sprachpsychologe, das Verfahren zur Blüte. In seiner Habilitationsschrift finden sich Protokolle aus zahlreichen Introspektionsversuchen. Als Versuchsleiter las Bühler kurze Aussagen vor, die von der ihm gegenüber sitzenden Versuchsperson längeres Nachdenken erforderten. Diese antwortete mit Ja oder Nein, je nachdem, ob sie der Aussage zustimmte oder nicht. In beiden Fällen teilte sie im Rückblick ihren Gedankengang mit. Frage: Können wir mit unserem Denken das Wesen des Denkens erfassen? Antwort: Ja. Nach 6 Sekunden. Protokoll: Die Frage berührte mich erst komisch. Ich dachte, es sei eine Vexierfrage. Dann fiel mir plötzlich ein, was Hegel Kant vorgeworfen, und dann sagte ich mit Entschiedenheit: Ja. Der Gedanke an Hegels Vorwurf war ziemlich reich. Ich wusste momentan genau, auf was es dabei ankommt. Gesprochen habe ich nichts dabei, auch nichts vorgestellt. Nur das Wort Hegel klang mir nachträglich an, akustisch-motorisch. Bühler 1907 S. 304 F. Zitiert. N. Witt 2010 S. 492. Ergebnis der Introspektionsversuche Bühlers waren Aussagen über wiederkehrende Strukturen von Denkprozessen. Das bekannteste und bis heute am meisten zitierte Ergebnis aus Bühlers Studien ist das sogenannte Aha-Erlebnis einer Person, die einen zuvor unverständlich anmutenden Satz plötzlich zur Gänze versteht. Grundlage dafür ist Aufkeimen einer eigenen Idee, die an den fremden Satz andockt. Das subjektive Erleben eines Aha-Erlebnisses steht im starken Gegensatz zum systematischen, schrittweisen und mühevollen Fortschreiten, durch das Problemlösen oft charakterisiert wird. Knoblich, Oerlinger 2006, S. 1. Gegen die Introspektion werden seit mehr als 100 Jahren immer wieder 3 Kritikpunkte vorgebracht. Das Spaltungsargument, die Reaktivität und die mangelnde Nachprüfbarkeit. Das Spaltungsargument betont die Aufspaltung der subjektiven Aufmerksamkeit. Ein Teil der Aufmerksamkeit der Versuchsperson sei auf das Erleben gerichtet, der andere auf das Versuchsmaterial. Tatsächlich könne aber niemand im Bewusstsein eine solche Zweiteilung vornehmen. Reaktivität meint, dass die Versuchsperson zugleich als Gegenstand der Beobachtung und Beobachter fungiere. Das sei ein paradoxes Unterfangen und verzerre die eigenen Gedanken. Der Vorwurf der mangelnden Nachprüfbarkeit meint, dass von außen nicht zu überprüfen sei, ob die Introspektion tatsächlich wie von der Versuchsperson berichtet stattgefunden habe. Witt 2010, S. 494 F. Die Wiederentdeckung der Introspektion erfolgte in den USA in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit der modernen Bewusstseinsforschung im Schnittfeld von kognitiver Psychologie und Neurowissenschaften. Diese arbeitet in erster Linie mit Methoden der neurophysiologischen Hirnforschung. Die zusätzlich erhobenen verbalen Auskünfte über Bewusstseinszustände der Versuchspersonen dienten dem Brückenschlag zwischen naturwissenschaftlichen Messdaten und subjektiv erlebten Bewusstseinszuständen. Schwitzgebel 2019, Kap. 3.4. Introspektion muss nicht mit schwierigen Denkaufgaben verbunden sein. Innere Selbstbeobachtung im Alltag dient der Selbsterkenntnis, Selbstfürsorge und Verhaltensänderung. Selbstbeobachtung im Alltag ist eine gute und verlässliche Methode, um typische Denkthemen und Denkfixierungen bei Menschen zu explorieren. Problemlösungen können studiert werden, wenn Personen angehalten werden, in ihrem Alltag Probleme, unter denen sie leiden, anzugehen und ihre Gedanken dazu aufzuschreiben. Hierzu ausführlich Burkhard Weggen 2015. Zudem lässt sich die Selbstbeobachtung mit moderner Technik kombinieren. Die beiden US-amerikanischen Psychologen Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert haben über mehrere Wochen 2250 Untersuchungspersonen untersucht. Mit Hilfe einer App auf dem Smartphone meldeten diese, was sie jeden Tag taten und dabei dachten. Die meisten Teilnehmer der Studie dachten die Hälfte des Tages über Dinge nach, die nichts mit dem zu tun hatten, was sie gerade taten. Killingsworth, Gilbert 2010. Lautes Denken. Bei der Methode des lauten Denkens sollen Versuchspersonen während der Problembearbeitung und Problemlösung alle ihnen durch den Kopf gehenden Gedanken laut aussprechen. Ein Versuchsleiter schreibt mit: So entsteht das Protokoll lauten Denkens. Protokolle verschiedener Denkprozesse bzw. Versuchspersonen zu ähnlichen Themen bzw. Denkaufgaben werden miteinander verglichen. Vor der Denkaufgabe werden die Versuchspersonen explizit dazu angehalten, ihre Gedanken laut auszusprechen. Gängig sind auch kurze Trainings zum lauten Denken, weil die meisten Menschen Denken mit Stillarbeit verbinden. Ihnen erscheint es unnatürlich oder sogar peinlich, alle Gedanken bei der Aufgabenbearbeitung auszusprechen. Eine typische Instruktion zur Durchführung lautet: Sprich bitte alles aus, was dir in den Sinn kommt und durch den Kopf geht, während du die Aufgabe löst. Dabei ist es wichtig, dass du nicht versuchst, zu erklären oder zu strukturieren, was du tust. Stell dir einfach vor, du bist allein im Raum und sprichst mit dir selbst. Heine, Schramm 2007, S. 178, zitiert. N. Konrad 2010, S. 477. Das laute Denken ist eine aktuell weit verbreitete Methode zur Untersuchung des Denkens von Menschen in ganz unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern. Klaus Konrad, Professor für pädagogische Psychologie an der Hochschule Weingarten, listet in einem Übersichtsartikel 4 Hauptforschungsfelder des lauten Denkens auf: Lernforschung, Unterrichtsforschung, Beratungsforschung und Usability-Tests, Konrad 2010, S. 482 F. Das laute Denken ist die beste Methode, um die subjektiven Dynamiken und die Vielfalt individueller Wege beim Problemlösen zu explorieren. Kognitionswissenschaftler im angloamerikanischen Raum bezeichnen das laute Denken auch als Protocol Analysis oder Verbal Reports on Thinking, Erikson, Anders 2002. Qualitative Einzelfallrekonstruktion, Fallstudien. Aus Einzelfällen lassen sich allgemeine Merkmale guter und misslingender Problemlösung ableiten. Die Einzelfälle wurden zuvor in der Regel einer breiteren Öffentlichkeit durch Medien bekannt. Denk- und Problemlöseforscher untersuchen die Einzelfälle im Nachhinein. Entweder führen sie mit den beteiligten Personen Interviews oder sie lesen dazugehörige Veröffentlichungen. Es folgen 2 Beispiele für herausragende Problemlösungen aus Naturwissenschaften und Technik, die in die psychologische Fachliteratur Eingang fanden. Das erste Beispiel ist die Entdeckung der Relativitätstheorie von Albert Einstein im Jahr 1905, das zweite die geglückte Wasserlandung eines Passagierflugzeuges auf dem Hudson River durch den Piloten Chesley Sullenberger im Jahr 2009. Max Wertheimer, von 1880 bis 1943, war ein führender Kopf der Berliner Gestaltpsychologie, der das Denken und Problemlösen in Naturwissenschaften und Mathematik sein ganzes Forscherleben lang untersuchte. Sein posthum publiziertes Buch Produktives Denken, Wertheimer 1957, wird in Lehrtexten der Problemlöseforschung oft ausführlich zitiert. Zum Beispiel Funke 2003, S. 49 F. Knoblich, Oellinger 2006, S. 35 F. Das Buch enthält Interviews mit Albert Einstein, von 1879 bis 1955. Ziel Wertheimers war die Rekonstruktion der Gedankengänge Albert Einsteins, die diesen 1905 zur Entdeckung der speziellen Relativitätstheorie führten, Wertheimer 1957 S. 224 F. Einstein hatte über das Problem des Zusammenhangs von Raum und Zeit über ein Jahrzehnt intensiv nachgedacht. Er beschäftigte sich eingehend mit experimentellen Ergebnissen von anderen Physikern, die in der Fachwelt um das Jahr 1900 kontrovers diskutiert wurden, da sie vielen Wissenschaftlern widersprüchlich und unverständlich erschienen. Deren Ergebnisse wurden mit der Relativitätstheorie plausibel, Einstein, Infeld 1995 S. 92 F. Wertheimer rekonstruierte Einsteins Problemlösung als herausragendes Beispiel für allgemeine Merkmale produktiven Denkens. Produktives Denken definierte er als eine strukturelle Verbesserung einer Situation, die systematisch durchdacht bzw. gelöst werden muss. Die 3 wichtigsten auf Einsteins Denken zutreffenden Merkmale sind: Wertheimer 1957 S. 235 F. Besondere Wahrnehmung von Lücken, Problemregionen und Störungen in der gesamten Problemkonstellation, Suche nach den inneren Relationen zwischen Störungen und der gegebenen Situation als Ganzer oder ihren Elementen und Prozesse der Gruppierung, der Segregation, der Zentrierung und der Reorganisation der Problemaspekte im Denken. Das zweite Beispiel führt zu Tätigkeiten in der Hoch- und Risikotechnologie. Diese sind oft mit komplexen Problemlösungen verbunden. So werden zum Beispiel Piloten in langjährigen Ausbildungszeiten darauf trainiert, anspruchsvolle Aufgaben unter Zeitdruck effizient zu bearbeiten. Hohe fachliche Expertise und elaboriertes professionelles Wissen sind wesentliche Bestandteile ihrer Problemlösungen am Arbeitsplatz. Die Rekonstruktion von besonderen Lösungen von Piloten ermöglicht die psychologische Analyse der Zusammenhänge zwischen dem Langzeitgedächtnis, wo das Fachwissen gespeichert ist, und professionellem Handeln in komplexen Problemsituationen, Wilkesmann, Weyer 2014, S. 89f. Die Leistungen des amerikanischen Piloten Chesley Sullenberger wurden der Öffentlichkeit weltweit nach dem 15. Januar 2009 durch Medienberichte bekannt. An diesem Tag landete er nach einem beidseitigen Triebwerksausfall aufgrund von Vogelschlag direkt nach dem Start einen Airbus 320 erfolgreich auf dem Hudson River in New York. Alle Insassen überlebten ohne ernsthafte Verletzungen. Sowohl von der Fachwelt als auch von Laien wurde Sullenbergers fliegerische Leistung an jenem Tag als herausragend gewürdigt. Ein beidseitiger Triebwerksausfall nach dem Start wurde noch nie zuvor bewältigt und kommt extrem selten vor. Eine Landung ohne Triebwerke auf dem Wasser war bis dahin nicht Teil des üblichen Pilotentrainings, da sie mit Passagierflugzeugen nicht als realisierbar galt. In Notfällen werden üblicherweise alternative Flugplätze gesucht. Rekonstruktionen von Sullenbergers Denken und Entscheiden an jenem Tag während der wenigen Minuten im Cockpit werden in diversen Texten von dem Kognitionspsychologen Gigerenzer beschrieben, zum Beispiel Marewski, Gigerenzer 2013, S. 228f. Sullenbergers für viele Experten vorbildliches Problemlöseverhalten zeigt demnach folgende Merkmale. Eine der Problemsituation angemessene Risikobereitschaft, Selbstvertrauen in eigene Kenntnisse und Fähigkeiten, effektive Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen, gute Kommunikation mit anderen an der Situation Beteiligten. Bei Sullenberger waren dies der Co-Pilot, die Flugbegleiter, Fluglotsen und Passagiere. Quantitative Methoden. Quantitative Methoden gliedern sich in drei Gruppen: Leistungsmessungen, Registrierung von Blickbewegungen und neurowissenschaftliche Methoden. Quantitative Leistungsmessungen. Quantitative Leistungsmessungen messen äußerlich registrierbare Ergebnisse kognitiver Prozesse. Das ist zum Beispiel die Zahl der richtigen und oder falschen Lösungen bei Denkaufgaben in einer größeren Gruppe von untersuchten Personen. Dazu werden auch psychometrische Tests eingesetzt. Ein anderes Maß ist die zeitliche Dauer, in Sekunden oder Minuten, der Aufgabenbearbeitung oder die verstrichene Zeit, bis von Versuchspersonen eine Entscheidung getroffen wurde, z. b. etwas in den Computer einzugeben. Schnelligkeiten in der Reaktion geben Auskunft über die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung beim Denken. Registrierung von Blickbewegungen. Die Registrierung von Blickbewegungen spielt eine große Rolle bei Usability-Studien zur Bedienerfreundlichkeit von Software. Tracking-Programme registrieren die Blickbewegungen der Nutzer auf dem Bildschirm. Als Protokoll der Augenbewegungen entsteht ein Netz von Linien auf dem Bildschirm. Quantitative Variablen sind die Anzahl der Fixationen pro Zeile, die Dauer der Fixationen sowie die Anzahl des Zurückgehens zu früheren Textpassagen, hierzu ausführlich Scheier, Heinsen 2003. Blickbewegungsstudien sind mit entsprechenden Apparaturen auch im Alltag durchführbar. Funke, Sperring 2006, S. 699f. Studien zur Blickbewegung bei Haushaltstätigkeiten ergaben, dass nicht nur motorische Handlungen visuell gesteuert sind, sondern dass auch Handlungspläne von Blickbewegungen begleitet werden. Somit steuern Blickbewegungen die Planung und Ausführung von vielen Tätigkeiten. Interessanterweise sind die Augen auf Umweltobjekte fixiert, nicht auf die eigenen Hände, Land, Haihö 2001. Neurowissenschaftliche und physiologische Methoden. Neurowissenschaftliche Methoden messen die Funktionen des Stoffwechsels, der Durchblutung und der elektrischen Impulsleitung in den Nervenbahnen und im Gehirn. Die bildgebenden Verfahren des Gehirns stellen kognitive Vorgänge, die Menschen bei der Bearbeitung von Denkaufgaben erleben, bildlich auf einem Computer dar. Es sind Methoden der neurowissenschaftlichen Untersuchung des Gehirns. Zu den am häufigsten verwendeten Verfahren gehört die funktionelle Magnetresonanztomographie. Sie erzeugt starke Magnetfelder, mit denen bestimmte Atomkerne, meist Protonen des Wasserstoffatoms, im Gehirn angeregt werden. Dadurch werden in einem Empfängerstromkreis elektrische Signale induziert. Mit ihrer Hilfe kann die Durchblutung von Gehirnbereichen sichtbar gemacht werden. Eine Messvorrichtung berechnet Bilder aus den Signalen, die ein Computer visualisiert, Jenke 2017, S. 113f. Das wichtigste Verfahren zur Ableitung elektrischer Impulse in Gehirn und Nervenbahnen ist die Elektroenzephalographie, EEG. Den Versuchspersonen werden an der Kopfhaut im Bereich der Hirnregionen Elektroden angelegt. Diese registrieren Schwankungen des elektrischen Potentials in den Nervenzellen des Gehirns. Die Potentialschwankungen werden im zeitlichen Verlauf registriert und von einem Schreibgerät grafisch auf Endlospapier dargestellt. Es sind bei den Aufzeichnungen verschiedene Wellenformen, Alpha, Beta, Delta-Wellen UA, nach Amplitude und Frequenz zu unterscheiden, die für bestimmte Bewusstseinszustände als charakteristisch gelten. Zum Beispiel sind beim Tiefschlaf Delta-Wellen zu erkennen. In der kognitiven Psychologie wird das EEG eingesetzt, um in Experimenten EEG-Muster zu identifizieren, die sich bestimmten Zuständen der Aufmerksamkeit oder verschiedenen Formen des Denkens zuordnen lassen. Die gesuchten Wellenmuster heißen EEG-Marker, Putze et al. 2014. Weitere Methoden. Methoden, die sich nicht eindeutig qualitativen oder quantitativen Methoden zuordnen lassen, sind Computersimulationen, Critical Incidents und kognitive Modellierungen. Computersimulationen. Computersimulationen wurden mit Bezug auf die Studien Dörners ausführlich dargestellt. Es sind Planspiele oder Szenarien, die komplexe Problem- und Entscheidungssituationen von Menschen simulieren. Demgegenüber sind Denksportaufgaben, wie zum Beispiel der Turm von Hanoi, keine Computersimulationen, wenn sie auf Computern bearbeitet werden. Die Präsentation von Denksportaufgaben auf Computern bedeutet nur eine mediale Veränderung in der Bearbeitung. Die Auswertung der Ergebnisse von Denksportaufgaben auf Computern wird gegenüber dem Medium Papier vereinfacht, da verschiedene Maße, Planungszeit, Durchführungszeit, Anzahl falscher Lösungen, Anzahl verschiedener Fehler, während der Bearbeitung registriert werden können, siehe die quantitativen Parameter in Syrer 2009, S. 15f. Kritische Ereignisse. Die Critical Incident Technik, CIT, Methode der kritischen Ereignisse, wurde von dem US-amerikanischen Psychologen John Flanagan, von 1906 bis 1996, für die Auswahl von Piloten und Fluglotsen entwickelt, Flanagan 1954. Es ist heute ein Verfahren in der Wirtschafts- und Arbeitspsychologie, um das Problemlöseverhalten in beruflich herausfordernden Situationen zu untersuchen. Es gibt zwei Formen der CIT. Beide basieren darauf, dass die Untersuchungsperson das optimale Lösungsverhalten beschreibt. Die erste Variante ist ein qualitatives Interview. Die befragte Person schildert Situationen, die sie selbst als problemhaltig oder herausfordernd in ihrer beruflichen Laufbahn erlebt hat. In der zweiten Variante wird ihr die kritische Situation präsentiert, als Text oder als von anderen Personen, zum Beispiel Schauspielern, gespielte Interaktionssequenz auf Video. Die untersuchte Person beschreibt, welches Verhalten in der Situation zum Erfolg führen würde. Abzulesen aus den verbalen Protokollen der Interviews sind Problemlösestrategien, welche die Untersuchungspersonen einsetzen. Quantitative Auswertungen bezüglich der Anzahl der Lösungen oder Modellierungen unterschiedlicher fachlicher Niveaus kommen ebenfalls vor, hierzu ausführlich Chell 2004. Kognitive Modellierung. Logische und mathematische Modelle können in der Problemlöseforschung dazu dienen, ein Umweltsystem, in das Versuchspersonen Eingriffe zur Problemlösung vornehmen, mittels logischer oder quantitativer Parameter zu modellieren. Verschiedene Zustände und Transformationen in dem System werden so beschrieben. Beispielsweise kann ein einfaches System in einer Gleichung als ein lineares Vier-Variablen-System modelliert werden. Die vier Variablen haben verschiedene numerische Gewichte, Funke, Sperring 2006, S. 667. Zu untersuchen ist, inwieweit sich ein Modell als System oder als Problemraum im Kopf der Untersuchungspersonen abbildet und wie diese das Modell bei dessen Kenntnis berücksichtigen. Unter Umständen ist das mathematische Systemmodell zugleich ein kognitives Modell, das wesentliche Aspekte des Denkens von Versuchspersonen erfasst. Oft weichen aber reale Denkprozesse deutlich von mathematischen Modellen für Probleme ab. 4.5 Anwendungsbeispiel. Das Anwendungsbeispiel dient dem Ausprobieren der Methoden der Introspektion und des lauten Denkens bei der Untersuchung von Problemlösungen. Selbstversuch zur Introspektion beim Problemlösen bearbeiten Sie das sogenannte 9-Punkte-Problem, Funke 2019, S. 159. Zeichnen Sie dazu die 9 Punkte wie folgt auf ein weißes Blatt. Die Aufgabe für Sie lautet, verbinden Sie alle 9 Punkte mit 4 Linien in einem Zug, also ohne zwischendurch den Stift neu anzusetzen. Versuchen Sie die Aufgabe selbst zu lösen. Schauen Sie nicht sofort im Internet nach. Dort finden Sie schnell die richtige Lösung. Setzen Sie sich einen kurzen Zeitrahmen, maximal 5 Minuten. Schreiben Sie dann Ihre Gedanken bis zur Lösung oder bis zum Ende des Zeitrahmens aus der Erinnerung auf. Welchen Effekt hat das retrospektive Erinnern auf die Beschreibung des Denkweges? Experiment mit einer Versuchsperson zum lauten Denken. Führen Sie das 9-Punkte-Problem mit einer Versuchsperson durch. Geben Sie der Person ein Blatt Papier mit obiger Abbildung. überlegen Sie sich vorher eine passende Instruktion für die Versuchsperson, die diese zum lauten Denken bei der Problemlösung animiert. Vergleiche. Das Beispiel im Abschnitt zum lauten Denken. Lesen Sie die Instruktion der Versuchsperson laut vor. Starten Sie dann das Experiment. Setzen Sie dabei einen Zeitrahmen von maximal 5 Minuten. Protokollieren Sie schriftlich alle von der Versuchsperson geäußerten Gedanken. Gehen Sie nach der Bearbeitung das Denkprotokoll mit der Versuchsperson gemeinsam durch, um Unklarheiten zu beseitigen. Erstellen Sie aus dem Protokoll einen Lösungsstammbaum analog wie bei der Strahlenaufgabe von Dunker. Zusammenfassung: Denken dient Menschen der Lösung von Problemen, praktischen, technischen und wissenschaftlichen. Denken besteht aus Begriffen und inneren Bildern. Das menschliche Denken hängt eng mit Sprache und Wahrnehmung zusammen. Das belegen zahlreiche Experimente in der allgemeinen Psychologie, die mit Menschenaffen, Babys und Kleinkindern durchgeführt wurden. Denken und Sprache entstanden aus der Kommunikation und Kooperation mit anderen Menschen. Menschheitsgeschichtlich waren Denken und Sprache eine gemeinschaftliche Hervorbringung von Menschengruppen, die ihr gemeinsames Leben als Gruppe, Stamm oder Kultur organisierten. Der in Deutschland forschende US-amerikanische Psychologe Thomas Ello hat dazu viele Studien publiziert. Systematische Problemlösungen bestehen aus einer Abfolge von heuristischen Methoden, die das Problem analysieren und Lösungsmöglichkeiten gedanklich entwickeln, verwerfen und annehmen. Die meisten Schritte sind ähnlich bei verschiedenen Problemtypen. Komplexe Probleme, die unter Zeitdruck gelöst werden müssen, erfordern zusätzlich Fachwissen, Stressresistenz und Entscheidungsfreude bei den Akteuren. Es gibt quantitative und qualitative Methoden der Denk- und Problemlöseforschung. Diese werden zum Teil in Kombination eingesetzt. Unter den quantitativen Methoden dominieren heute neurowissenschaftliche und physiologische Methoden, die Hirnvorgänge messen. Die wichtigste qualitative Methode ist das laute Denken. Es ist die einzige Methode, die vollständig erfassen kann, mit welchen Methoden Personen Probleme, denen sie sich gegenüber sehen, wahrnehmen, analysieren und lösen.